Kärntnerstraße 1918. Da kroch einer mit zerbrochenem Rücken auf zwei Krücken. Das war einer von den Helden, den Recken. Man mußt ihm das Geld in die Tasche stecken. Da trat einer aufrechten Schritts aus dem Sacher, jeder Zoll ein Macher. Die Annalen werden an ihn erinnern, es war einer von unseren Kriegsgewinnern. Er kam gerade vom Mittagessen und konnte es nicht vergessen, denn er hatte zwischen den Zähnen eine Lücke, da war Platz für eine Krücke. Und im Maule das Holz schritt er stolz durch das Spalier von Helden und Hungerleidern und sonstigem Volk mit zerrissenen Kleidern. Und sie sahen ihm nach und sie sagten, seht, wie sieghaft er über uns Leichen geht, denn wir andern, wir sind ja doch heute nichts als durch den Krieg ruinierte Leute. Wer aber heute so ausschreiten kann, der ist durch den Krieg ein gemachter Mann, der's mit Recht noch verübelt, dass ihm die Leichen nicht in der Lage sind auszuweichen, und dass man ihm nur im Wege steht, wenn er vom Fressen wieder ans Geldmachen geht. Und da schritt einer, auch der schien nicht faul, doch hatte er eine Importe im Maul. Wir andern, die wir kein Essen brauchen, wir haben auch lange schon nichts zu rauchen. Er fühlt, es trifft ihn manch flehender Blick, denn wer ersehnte sich heut keinen Chick? Und er blickt in die Runde, Bewerber genug, und macht noch im Suchen manch kräftigen Zug. Doch wie er den zerbrochenen Rücken sieht, regt sich das Gemüt. Ja, das ist einer von unseren Braven, der hat vor dem Feind gewiß nicht geschlafen, der ging immer druff, der fiel immer feste, dem spendier ich den Rest von Zigarrenreste. Den armen Leuten geht's jetzt an den Kragen, da gilt es, sein Schärflein beizutragen. Und so, mit der nächsten Liebe im Sinn, wirft er den Stummel dem Stummel hin. Der möchte sich gerne noch tiefer bücken, doch hindert ihn der zerbrochene Rücken. Gleich stürzt herzu ein wilder Haufen von Toten, die um den Stummel raufen, Helden und Bettler und Bettelkinder. Den Leuten geht's schlecht, das sieht doch ein Blinder. Nur die Blinden, die gleich daneben stehen, die haben es dennoch nicht gesehen. Und vor denen braucht man sich auch nicht zu schämen, denen könnte man statt zu geben noch nehmen. Doch jener hat Herz und wirft auf den Teller, ihm kommt's nicht drauf an, gleich mehrere Heller, und sieht sich, da es der Blinde nicht sieht, nach Zeugen um für sein gutes Gemüt. Die Zigarre geopfert und ist's nicht genug, dazu nun noch dieser schöne Zug? Da bleiben die Leute staunend stehen, denn so etwas haben sie noch nicht gesehen. Und jener sieht sich die Wirkung an und denkt, so ist es wohlgetan. Man möchte gern öfter die Leute beschenken, doch muß man ja auch an sich selber denken. Man lebt nicht allein zur Gemütserbauung, und allzu viel Hunger ist ungesund. Man kann doch nicht allen helfen, und es stört einem schließlich die Verdauung.